Achtung! Sie verlassen den schwarz-weißen Sektor und begeben sich in eine Grauzone. Bei uns gibt es nichts Eindeutiges. Kein Schwarz, kein Weiß. Wir haben Sie gewarnt. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Grauzone-Podcasts. Ich bin natürlich nicht allein hier, sondern der Marco. Bist du da? Ich bin da, ja. Hallo, Lars. Das ist schön. Die Internetverbindung klappt also auch auf dem flachen Land im Norden. Das läuft ja. Perfekt. Na. Ja, schön wieder was von dir zu hören. Ja, viel gelesen haben wir von den anderen, nichts gehört, ne? Ja. Was gibt's Neues bei dir? Jo, die Hauptstadt steht noch. Hauptstadt steht, das ist schon mal was. Es ist keiner weiter ausgebrochen. Auch das ist ja schon mal, ja, eigentlich die Nachricht überhaupt wert. Ne? Ja, ja. Also Plötzensee ist anscheinend wieder dicht. Ich hatte gehört, dass in Plötzensee hier auch der Dagobert damals gesessen hat, da, ne? Ja, genau. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich auf das Thema letztens kam. Ach, die Kinder hatten mich angesprochen. Wir sind nämlich irgendwie drauf gekommen, dass es da damals so in den 90er Jahren, ja, als der Papa noch ein Kind war, so einen Verbrecher gab, den die Medien und die Leute eigentlich ganz nett fanden, aber die Polizei natürlich nicht. Und im Prinzip ja auch, was heißt im Prinzip, er war ja ein Schwerverbrecher. Also die älteren Hörer erinnern sich, Dagobert, der Kaufhausabpresser, der erst so Ende der 80er sogar schon angefangen hat, das KDW zu erpressen und dann später noch ja so auf den Karstadt-Konzern eingegangen ist und dann später dann auch ja gefasst wurde. Der hat dann also im Plötzensee auch abgesessen. Und um den Kindern das so ein bisschen näher zu bringen, haben wir dazu eine Dokumentation geguckt. Die kam nämlich gerade erst, ich glaube, im November 17, also vor ein paar Monaten erst raus. Und ja, werde ich spaßenshalber einfach mal mit verlinken, weil das war echt wieder interessant, sich das so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, dass jemand, der, wie gesagt, natürlich im Endeffekt ein Schwerverbrecher war, oder ja doch war, er hat ja seine Strafe abgesessen. Und hat aber irgendwie so ein bisschen Sympathien für ihn, wie du schon sagtest, ne? So, richtig, aber er hat ja doch ein paar nette Sachen gemacht, ja. Ja, so ein paar Basteleien. Mhm. Und die Polizei da so zum Narren gehalten. Und ohne, dass jemand zumindest schwerer verletzt wurde, so eine leicht Verletzte gab es wohl mal. Und ja, von daher, also die Dokumentation ist ganz nett. Da kann man mal reingucken. Das muss ich auch nochmal machen. Ich fand das ja damals auch schon interessant, den Fall. Ne? Ich war da ja nicht mehr so ganz Kind, ne? So wie du. Ich war da ja schon junger Erwachsener. Ne? Bin ja doch schon ein bisschen älter scheinbar als du. Jo. Ja, siehste. Und bist du mit deinen Kindern denn auch mal Plötzensee mal lang gefahren? Hast du ihnen das mal gezeigt, da bei euch in der Nähe? Nee, um Gefängnis zu sehen, müssen wir gar nicht so weit, weil wir kriegen ja so eine Jugendstrafanstalt um die Ecke. Ach so. Kann man den Kindern dann gleich hier sagen, ja, passt schön auf in der Schule und benehmt euch, sonst landet er auch mal da. Ja? Nein, um Gottes Willen. Was mich schon ungefähr eine Woche interessiert, Marco, jetzt kann ich dich endlich fragen. Ah, was kommt denn nun? Ich bin nicht vorbereitet. Kaufst du deine Brötchen beim Bäcker? Nein. Wir haben hier hier den Brötchenmann. Da kannst du deine Bestellung online aufgeben und dann kannst du da so eine Wochenkarte machen. Also du kannst jede Woche bestellen oder einen an einem Wochentag und so weiter und so fort. Dann hast du so rote Jutebeutel, die hängst du einfach raus an die Tür am Abend vor und dann kommt morgens der Brötchenmann und schmeißt deine Brötchen da rein. Ja, und per Lastschrift holt er sich sein Geld von deinem Konto. Also ich muss nicht zum Bäcker und du? Naja, wir haben hier so einen Bäcker direkt um die Ecke, aber ich habe ja das Gefühl, dass du lebst das ja quasi 24 Stunden wie auf einem Campingplatz, ja? Also ich meine, das ist wahrscheinlich in deinem Dorf, da wird es ja auch keine größeren Häuser geben, das ist ja wirklich wie so ein Campingplatz, der Brötchenmann kommt, die Brötchen liefern und also ich stelle mir das echt vor wie 365 Tage Urlaub bei dir, ja? Nee, also wir bekommen auch nur Sonntagsbrötchen, ne? Wir sind da nicht so verwöhnt. Aber das klappt eigentlich ganz gut. Ja, also zum Thema Bäckerhandwerk, es gibt ja nur noch ganz oft so bei Discountern irgendwie, wo ja auch viele drüber meckern, die machen also das Bäckerhandwerk kaputt und ja, kam mir dann so eine Nachricht hier im Berliner Kurier so vor die Flinte, die also das Thema Handwerk beim Bäcker doch wieder ein bisschen vorangebracht hat. Schön, wie du das formulierst. Ich weiß ja schon, wo du hin willst. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Da hat sich anscheinend ein junger Mann so doll über seinen Bäckereibesuch gefreut. Der konnte also gar nicht mehr aufhören, im Verkaufsraum zu masturbieren. Ja. Wieso auch immer man das tut, mag es vielfältige Gründe für geben, aber das hat natürlich den Verkäufern und Verkäuferinnen jetzt nicht so riesig gefallen. Kann man sich vielleicht vorstellen. Das kann man sich sehr gut vorstellen, ja. Die natürlich die Polizei gerufen haben. Und selbst als die damit gedroht haben, ja, wir haben jetzt die Polizei gerufen, er hat also immer noch fleißig weitergemacht, ja, ziemliches Durchhaltevermögen da, der junge Mann, konnte dann aber trotzdem noch vor Eintreffen der Polizei, ja, sich dort verdrücken und ist dann unerkannt wirklich geflohen. Mhm. Und ja. War das in Berlin oder stand das nur im Berliner Kurier? Ne? Nee, sowas in Berlin, ach, sowas passiert in Baden-Württemberg, habe ich gesehen. Baden-Württemberg, okay. Wo die Pfannkuchen bestimmt Berliner heißen. Ja, wahrscheinlich eher Krapfen schon wieder. Krapfen, ja. Ja, na, das ist ja eine Geschichte. Ja, ich weiß gar nicht, sowas ist das, ist sowas krankhaft, ist sowas eine Krankheit, so, wenn man sich irgendwie in der Öffentlichkeit irgendwie masturbieren muss? Ja, oder macht man das nur so aus, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, macht man das aus Jux und Dallerei? Also, eigentlich ich habe früher, oder? Andere Scherze gemacht. Ja. Ich habe vielleicht mal beim Nachbarn geklingelt und bin weggerannt, aber beim Bäcker masturbiert. Zeiten ändern sich, ne? Ja, das mag sein. Naja. Ja, wir lachen also drüber, aber wer weiß, vielleicht ist sowas wirklich irgendwie krankhaft, ja. Das weiß ich nicht. Das wird ja, das ist ja genau wie ein Exhibitionist letztendlich. So, ja, im Endeffekt, so, ja. So ein bisschen abnormal, sag ich mal so, ne? Das. Oh. Ja, kann man so von ausgehen. Aber ich stelle mir jetzt vor, die haben jetzt wahrscheinlich bei der Bäckerei draußen ein neues Werbeschild, ja. Bei uns noch echte Handarbeit oder so. Man muss sich ja so ein bisschen abheben von der Konkurrenz. Naja. Hast du mal alles so findest in den Zeitungen? Ich bin ja beeindruckt. Ich kriege ja so von Lars so fast tagtäglich irgendwelche Zeitungsartikel da. Du bist ja richtig am Wühlen, ne? Ich sag mal, das nächste Nackedei-Thema kam ja dann eher von dir, ne? Von mir? Ja. Was kam denn du von mir? Du bist ja Essen, habe ich gehört. Ach so, ja. Ja, ich hatte gelesen irgendwie, dass das jetzt ein Restaurant gibt in Frankreich irgendwie, wo man nackt essen geht. Also das fand ich so ein bisschen nicht so. Das ist sowas für Lars, habe ich ihm gleich mal geschickt. Und zack, hat Lars weitergesucht und hat noch gefunden, in Japan noch ein Restaurant, wo man auch nackt essen gehen kann. Ja. Da darf man aber nur zwischen, was war das, 18 und 60 Jahre alt sein. Und ja, also die schränken das dann gleich wieder ein, ja. Also das ist kann ja ganz vernünftig sein. Dann durfte man maximal 15 Kilo über dem Normalgewicht liegen oder irgendwie sowas, ne? Ja, und schon war ich raus. Ja, da wird man gewogen am Eingang. Erlebt. Tätowiert darf man nicht sein. Die haben auch keinen Zugang. Und da gibt es jetzt schon, ja, irgendwelche Klagen schon da wieder in Gange, da wegen Diskriminierung und so weiter. Weil in engem Londoner Nacktrestaurant würde dicke zugelassen. So, ja. Also ich weiß nicht. Ich meine, gut, letztendlich, es gibt Leute, ne, die gehen nackt wandern, die gehen nackt geocachen, die gehen nackt campen, die machen sonst was, aber muss ich beim Essen gehen, nackt sitzen irgendwo? Tja. Wie es gefällt. Ich weiß nicht. Also für mich wäre es nichts. Ja, ist ein bisschen blöd, ne? Wenn so ein Buffet steht und kann ich mal in die Wurst. Ne? Nee, gerade nicht. Ich bin mit meiner Frau hier. Ach, naja. Ja, so zum Thema, also FKK-Camping ist ja auch wirklich keine Nische mehr so wirklich, ne? Also, nicht mehr. Das war ja schon immer ein großes Thema. Auch das ist jetzt nichts unbedingt für mich, aber ich erinnere mich, also als ich auf einem Campingplatz in Kroatien war, der ist also zur Hälfte unterteilt. Also, wenn man so will, rechts vom Weg FKK, links vom Weg, wie soll ich sagen, angezogen. aber trotz allem habe ich dort gesehen, wie dann also der nicht mehr ganz so junge Herr zum Aufbau eines Vorzelts Handschuhe anhatte. Hm? Ist das denn erlaubt? Darf der das? Ja, das frage ich mich dann. Arbeitsschutzkleidung, vielleicht darf man die anhaben. Ja, Sicherheitsschuhe hat er auch nicht angehabt. Er war barfuß. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er schlechte Erfahrungen gemacht. Ich meine, gut, die Finger geklemmt an den Vorzeltstangen oder irgendwie sowas. Aber ja, wer was davon anhaben, was darf man nicht anhaben? Ne? Das ist eine Grauzone. Weiß ich nicht. Ja, Ich finde schon, ja, nicht, dass man dann Platzverweis kriegt, ja, hallo, Sie haben hier im FKK-Bereich Handschuhe getragen, das dürfen Sie doch nicht. Hm. Ja, aber ich war in dem Restaurant, weil ich da diese Preise da gelesen habe, um nochmal kurz zurückzukommen. Mhm. Die Eintrittskarten kosten rund 660 Euro. Dafür wärst du den von muskulösen Kellnern im Tanga bedient und bekommst eine Tanzshow von männlichen Models. Das Essen ist im Eintritt nicht inbegriffen. Ein Menü kostet umgerechnet zwischen 115 und 230 Euro. Also da bist du dann mit einem Tausender mal dabei und dann hast du noch nicht viel getrunken. Also das schon. Ob sich das lohnt? Ja, ich weiß es auch nicht. Naja, weiß ich nicht. Muss man Bock drauf haben, glaube ich. Ne? Das muss man mögen, auf jeden Fall. Ja. Ja, was sonst noch los auf der Welt? Haben wir noch irgendwas Schönes entdeckt an Nachrichten, irgendwas Skurriles? Naja, also das, was mir noch so aufgefallen ist, ich habe mal so die üblichen Werbenewsletter durchforstet und bei uns in der Nähe, wir gehen recht häufig zu Kaufland. Und da ist mir das Anti-Schnarchkissen aufgefallen und ich hoffe also, dass meine Frau diese Anzeige nicht liest, weil ich eigentlich vermute, dass dieses Anti-Schnarchkissen, so stelle ich es mir zumindest vor, irgendwie besonders anatomisch geformt ist und dann also auch jemand ohne viel Kraftaufwand dem schnarchenden Partner das Ganze aufs Gesicht drücken kann. Ja, weil schwupps, erledigt das Thema. Meinst du, das ist nicht anders gemeint mit dem anatomisch geformten? Ja, ich weiß nicht. Wie kann man das denn sonst noch meinen? Nur ein Schnarchkissen. Das weiß ich auch nicht. Ich habe auch schon viel gehört über ein Schnarchkissen. Aber das wird nicht so sein, oder? Dass man dem Partner das ins Gesicht drücken muss, ist wahrscheinlich, wird in der Praxis vielleicht sogar funktionieren für einen Augenblick, aber. Ja. Oh. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ne. Mal was anderes. Mhm. Ich habe da jetzt, war gerade aktuell so ein bisschen, die Organspender gehen aus. Mhm. Hast du einen Organspendeausweis? Ah, ja, da muss ich zugeben, aktuell glaube ich nicht. Also ich hatte eine Zeit lang mal einen, ich mich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Ja, aber nee, aktuell habe ich mich eine Weile nicht mit beschäftigt. Ich könnte gar nicht sagen, warum im Moment nicht, aber habe ich nicht. Ja, ich habe auch keinen und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ich habe vorhin mal so kurz überlegt. Ich habe jetzt nur ganz, in den Nachrichten geht das ja gerade um, dass das ein bisschen wenig geworden ist. Deswegen habe ich so überlegt, habe ich auch nicht. Und warum habe ich den nicht? Ich habe irgendwie keine Gründe, warum ich den nicht habe. Und ich habe aber auch keine Gründe, warum ich keinen haben will. Also irgendwie schwebe ich da auch in so einer Grauzone. Ich habe nicht schwarz und habe nicht weiß. Was würde aus deiner Sicht da irgendwas gegen sprechen? Also ich glaube, das Thema ist allgemein erstmal so vom Grundsatz, man muss sich halt mit dem Tod beschäftigen und zwar mit dem eigenen Tod. Ne? Weil ich sag mal, das, was man da ausfüllt, das ist eine Entscheidung, die irgendwie getroffen werden muss, wenn man gestorben ist. Ja. Aufgrund welcher Tatsache auch immer. Ich glaube, das ist erstmal schon so ein kleiner Hindernisgrund, dass man sich selbst mit diesem Thema auseinandersetzen will. Also ich glaube, mit dem Thema Sterben oder auch dem eigenen Tod, weiß ich nicht. Möchtest du dich da jetzt irgendwie damit beschäftigen? Man würde ja zum Beispiel den Angehörigen die Entscheidung so ein bisschen abnehmen. Ne? Also für die ist das ja noch schwerer eigentlich zu urteilen am Ende. Also ich weiß auch nicht. Und man wird ja auch gar nicht groß registriert oder da werden keine Proben von einem gezogen oder irgendwas. Ich glaube, das ist einfach so ein Ausweis, den kann man ausdrucken und sich in den Portemonnaie stecken oder was, ne? Genau, dass dann quasi im Krankenhaus festgestellt werden kann, aha, das ist also der letzte Wille. Soweit ich weiß, entscheidet dann sowieso immer noch der nächste Angehörige, also ich sage jetzt mal in meinem Fall meine Frau dann darüber, was jetzt schlussendlich da passiert. Aber zumindest habe ich diesen letzten Willen geäußert. Und im Endeffekt biete ich damit eine Entscheidungshilfe in so einer, sagen wir doch, recht schweren Zeit, dem nächsten Angehörigen, der jetzt vielleicht ganz andere Sorgen gerade hat, der sieht, aha, Mensch, Lars hat sich dazu entschieden, er möchte gerne, weiß ich nicht, alles Mögliche spenden, was er gerade noch so übrig hat, was noch funktionieren könnte. Oder man kann ja auch ankreuzen, ja, eben, ich möchte nur bestimmte Sachen, weiß ich möchte nicht, dass mein Herz gespendet wird. Weil ich jetzt vielleicht so der Überzeugung bin, Mensch, meine Seele und das Herz, das gehört zusammen, kann ja eine Überlegung sein. Ich möchte also nicht, dass das Herz gespendet wird. Die dürfen aber gerne, was weiß ich, meine Haut benutzen für Brandverletzte oder meine Nieren rausnehmen oder wie auch immer. Hm. Oder aber auch zumindest dann einfach ankreuzen, nein, ich möchte gar nicht, dass was gespendet wird. Auch dafür das ist, auch eine ist das ja hilfreich. Ne? Ja, ja, klar. Also im Endeffekt ist das für jeden hilfreich, der überhaupt eine Entscheidung treffen will, egal welche. Ich hatte irgendwie in Hamburg jetzt gelesen, dass es gerade 24 Organspenden gab im letzten Jahr irgendwie. Ne? Das ist nicht viel, ne? Wenn man so überlegt, so eine Stadt wie Hamburg, 24 Organspenden. Oh. Das hört sich wirklich sehr wenig an. Ja. Naja, aber ist ja auch nicht so ganz so ohne die Entscheidung. Ne? Man weiß ja auch nicht, wer bekommt deine Teile da. Ich will ja nun auch keinen Verbrecher da, keinen Tierquäler, Kinderschänder, sonst was unterstützen mit meinen Organen oder so. Das weiß man halt vorher nicht. Ne? Vielleicht trifft man noch einen guten Menschen. Ist halt, ja, da kann man wirklich bloß einfach sagen, ich helfe einem Menschen. Ja, und Punkt, genau. Also völlig egal, was, wem, wie auch immer. Was ich, also wäre ja auch jetzt... ja, eigentlich ethisch jetzt auch schwer vertretbar, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich schließe besondere Leute aus, weiß ich, irgendjemand kreuzt an, der möchte bestimmte Bevölkerungsgruppen ausschließen, der möchte keinem Raucher irgendwie eine Lunge spenden, weil der ist ja schließlich selber dran schuld, oder die Leber soll nicht an einen Alkoholiker gehen, oder ist ja dann auch fair Quatsch. Ja, ne? Klar, also, im Endeffekt, es kann einem ja auch ziemlich egal sein, also eigentlich, man ist ja tot. Ja, ne? Ja. Und irgendjemandem hilft man damit so oder so. Also, ja, schwierige Sache. Das ist ein schwieriges Thema. Ich war allerdings, muss ich auch sagen, das letzte Mal mit dieser Thematik konfrontiert, weil ich vor 14 Monaten eine OP hatte, die auch nicht ganz ohne war, sage ich mal. Nichts ganz Dramatisches, aber gut. Aber das ist auch nochmal... gleich jetzt Ankündigung, das werde ich nochmal so als Thema aufbereiten, weil das doch eine Operation am Kopf war, die nicht ganz so ein alltägliches Problem ist. Und ich habe bei meinen damaligen Recherchen im Internet also auch festgestellt, dass das Thema, ja, dass es da sehr wenig Informationen drüber gibt. Und deshalb schon mal für dich die Androhung, da werde ich mit dir auch nochmal ausführlich drüber sprechen wollen. Okay. Aber dazu kommen wir ein andermal. Ja. Aber in diesem Zusammenhang bei dem Aufnahmegespräch oder dieser ganzen Aufnahmeformalitäten für diese Operation im Krankenhaus sollte ich halt auch ankreuzen, ob ich einen Organspendeausweis habe oder wie ich gleich dazu stehe. Und das muss ich sagen, war dann schon wieder so ein bisschen komisch. So vor, nicht, so, einer, glaube, vor jetzt, so einer OP, ne? So. Ja, also ich kann und mag das wirklich keinem unterstellen, aber so dieser Impuls, der erstmal in mir hochkam, war, was ist jetzt, wenn es zu einer kritischen Situation bei der OP kommt und die wissen irgendwie, keine Ahnung, auf einer Nachbarstation, ja, da liegt einer, der kann von dem jetzt was gebrauchen, um weiterzuleben. Ja, kümmern die sich jetzt wirklich hundertprozentig so um mich, versuchen wirklich bis ins Allerletzte mich da zu retten, oder denken die sich, ach naja, passt, solange das alles noch funktioniert, schlachten wir den mal aus. Blöd gesagt, ja. Also das war schon so ein Impuls, völliger Quatsch wahrscheinlich, aber naja, man kommt doch so ein bisschen ins Grübeln. Klar, ja. Grübelt man darüber, klar. Und von daher, ja, also ich mag trotzdem eigentlich jedem empfehlen, egal wie die Entscheidung ist, so einen Ausweis dabei zu haben. Ich habe ja nur auch ein paar Jahre in der Notfallrettung gearbeitet, das war auf dem Rettungswagen. Von daher kann ich behaupten, für den Rettungsdienst spielt das erstmal überhaupt keine Rolle, sondern das ist alles nachher Sache vom Krankenhaus. Weil wer es jetzt nicht bis ins Krankenhaus schafft, von dem ist auch nichts mehr irgendwie zu holen. Ja, ist letztendlich, ich weiß nicht, wie lange lebt so ein Organ? Wenn ich jetzt, sag ich mal, Motorradfahrer hat einen Unfall, man könnte die Nieren jetzt noch gebrauchen oder sowas, aber wie lange kann man so ein Organ im Körper, bis man es nicht mehr gebrauchen kann, weißt du das? Können Sie ja, da noch Herz lange? Muss, das Herz muss das schlagen. Das Herz muss schlagen, ja. Ja. Aber ja, so andere Sachen. Also darüber versorgt werden. Weil prinzipiell nach, ja, man sagt ja, nach 2-3 Minuten geht so das erste Gewebe ein beim Herzstillstand. Das ist dann in aller Regel so im Kopfbereich, sprich das Gehirn. Ja, und der Rest braucht leider auch nicht mehr allzu lange. Auch wenn da die anderen, die äußeren Umstände noch so eine Rolle spielen, wie Körpertemperatur und so weiter. Ne? Also man hat ja alle schon, oder jeder hat die Geschichte oder die Geschichten schon gehört von eingebrochen in einem Eis, die dann unterkühlt noch nach 2 Stunden wiederbelebt wurden. Was dann nachher noch übrig war vom Hirn, das ist ein anderes Thema, aber ja, also prinzipiell, also man muss schon wirklich mit schlagendem Herzen in der Klinik ankommen. Damit ja, da dann noch irgendwas zu holen ist, ne? Da muss ich mich nochmal eingebelesen. Das finde ich jetzt ein bisschen interessant. So, nach dem Motto, ja genau, wie ein Motorradfahrer, Unfall, Niere wird gebraucht. So, wie läuft das denn ab? Wie lange dauert das, bis man überhaupt seinen Ausweis gefunden hat, bis man weiß, will er Organ spenden, will er keine Organ spenden? Dann sagt man ja noch, man nimmt den Angehörigen die Entscheidung ab, aber wie viel Zeit bleibt denn letztendlich noch, um die Angehörigen noch zu informieren? Hier, Mensch, der und der ist verunglückt, irgendwie dürfen wir die Nieren verwenden oder so. Also das muss ja schon eine gewisse Zeit sein, dass Organe doch länger leben als das Herz irgendwie, ne? So. Aber das weißt du jetzt als alter Rettungssanitäter auch nicht, ne? Naja, also das Herz muss schon schlagen. Also das jemanden mit nicht schlagendem Herzen einzuliefern und da noch was zu holen, dann ist er in dem Moment, der ist ja tot. Ne? Also und prinzipiell für eine Organspende muss ja auch, das ist ein relativ, soweit ich weiß, komplexes Verfahren, da sind auch mehrere Ärzte involviert, um dann wirklich den Tod für eine Organspende festzustellen, mit Hirnstrommessung und so weiter. Und das ist ja präklinisch, sprich im Rettungsdienst, überhaupt gar nicht möglich. Und von daher, und prinzipiell wird ja das Gehirn auch überhaupt nicht gebraucht, damit das Herz schlägt. Das ist ein völlig autonomes System. Und das ist dann nachher das, was die Organspende auch ermöglicht. Also prinzipiell, wie gesagt, da weiß ich, wenn der Rettungsdienst jetzt hier den klassischen Motorradfahrer von der Straße aufsammelt, das Herz schlägt nicht mehr, der würde den jetzt noch in die Klinik bringen, da ist nichts mehr zu holen. Mhm. Also das behaupte ich jetzt einfach mal, kann jetzt keine genauen Minutenangaben machen, ja. Aber ja, gut, das Herz, das richtig wäre das, wie du sagst, das Herz muss schlagen, ansonsten bringt das alles nichts, ja. Weil ansonsten ist das Gewebe sofort unterversorgt mit Sauerstoff. Ne, diese sogenannte Hypoxie tritt ein. Und damit ist das Gewebe innerhalb kürzester Zeit kaputt. Okay. Ja, irreversibel geschädigt. Fachwörter hier. Ja. Ja, einfacher als Organspende ist sicherlich so andere Sachen, so wie Blutspenden oder sowas. Das ist ein bisschen einfacher, die Entscheidung. Ne? Mache ich es nicht. Wobei ich auch da sagen muss, ich mache das auch nicht und ich weiß auch da nicht, warum ich das letztendlich nicht mache. Also, was spricht dagegen, Blut zu spenden? Es soll ja sogar gesund sein im irgendwelchen Sinne. Ne? Man hat selber die Kontrolle, ob man irgendwelche Krankheiten hat oder nicht, weil das Blut ja auch kontrolliert wird, bevor es weitergeschickt wird. Mhm, genau. Also eigentlich hat man ja nur Vorteile davon. Ne? Naja, du kannst die Angst vor Spritzen haben. Also ich sag mal, die Nadel, die da benutzt wird, die ist schon nicht klein. Ne? Da muss ja auch ein bisschen was durchpassen. Also es ist nicht so, als wenn Onkel Doktor mir so ein Blut abnimmt. Nö, also das hat auch nichts mit dem Impfen zu tun oder so, dieses kleine Nädelchen. Das ist schon eine ordentliche Kanüle, weil da läuft innerhalb von rund 10 Minuten 1/2 Liter Blut durch. Und das ist schon eine Hausnummer. Ist nichts Dramatisches, aber ich sag mal, es gibt ja Leute, die wirklich eine Phobie haben vor Nadeln und für die ist das natürlich nichts. Ja, ansonsten Ausschlusskriterien, weiß ich halt, bestimmte Medikamente, die man regelmäßig einnehmen muss. Man muss prinzipiell gesund sein und so weiter. Aber das wird alles recht umfassend geprüft vorher. Nun oute ich mich langsam schon, ne? Also ich selber bin Blutspender. Ja, das ist sowas. Zwar jetzt nach einer mehrjährigen Pause erst wieder angefangen, aber prinzipiell habe ich das schon das ein oder andere Mal gemacht. Auch und beim DRK dann, wenn die irgendwo, ich weiß ja nicht, wie das so in der Großstadt ist, aber so bei uns hier ist dann das DRK so in den, ja, ich sag mal, in Schulen oder so und machen dann da so einmal im Quartal oder so Blutspende irgendwie. Einmal im Quartal, ich wollte schon sagen einmal im Monat, aber gut, so oft kommen die da auch nicht vorbei, so weit von der nächsten großen Stadt entfernt. Ja. Ah. Du musst aber zusehen, dass der Diesel bis zurück noch reicht. Es wird Zeit, dass du uns hier irgendwann mal besuchen kommst, glaube ich, damit du mal siehst, dass wir hier eigentlich eine halbe Stadt sind. Ne? Ja, bisher kenne ich die Gegend nur vom Überqueren des Nord-Ostsee-Kanals. Ja, da warst du über die Brücke schon, und zack, ich nach Dänemark. Ja, da wärst du ja schon dicht bei gewesen. Wenn du über die Brücke fährst, dann bist du schon fast bei uns hier. Hätte ich schon winken können, ja. Oh, nicht ganz, aber fast. Naja, ja. Das sind alles so Sachen, da muss man sich echt mal Gedanken drüber machen. So Blutspenden. Organspende ist jetzt noch was anderes. Oder dieses, was ja noch einfacher ist, ist eigentlich diese deutsche Knochenmarkspende da, ne? Man kriegt da so ein Wattestäbchen zugeschickt, macht sich so einen Abstrich in der Wange, schickt das zurück und kann damit irgendwie, ja, jemandem helfen, der irgendwie Blutkrebs oder irgendwas hat. Wenn man der, ja, wie heißt das da, sagt man da, der DNA-Zwilling oder sowas ist irgendwie. Ja gut, welche Marker oder Faktoren da übereinstimmen müssen, weiß ich auch nicht genau. Ein bisschen mehr als die Blutgruppe auf jeden Fall. Hm. Deshalb ist es ja irgendwie noch schwieriger, da Knochenmarkspender passende zu finden. Ich traue es mich ja gar nicht zu sagen. Auch da bin ich registriert. Ja, ist doch gut. Ich müsste mich nicht trauen, das zu sagen, dass ich nichts mache. Ja, ich bin einfach. Ja. Ich merke gerade, ich bin hier die bessere Hälfte. Du bist die bessere Hälfte, ja. Jetzt dem, kann ich das auch mal sagen. In dem Fall könntest du fast sogar so ein bisschen Vorbild sein. Warte mal, ich muss mal kurz mir ein bisschen auf die Schulter klopfen. ja, und ich muss dazu auch sagen, also als ich mich für die DKMS registriert habe, das ist also auch schon bald Jahrzehnte her, da war das noch eine Blutabnahme für nötig. Mhm. Ja, also da ist die Technik auch ein bisschen vorangeschritten. Ja. Im heutigen Zeitalter, wie du sagst, ist das ja wirklich nur noch mit einem Wattebausch irgendwie da so ein, ja, im Prinzip ja eine DNA-Test machen. Jetzt kommt hier meine Frau hier an, wenn ich dich unterbrechen darf. Mhm. Und knallt mir hier einen Organspendeausweis vor. Ich wusste bis jetzt gar nicht, dass sie Organe spendet. Na gut, ich weiß das jetzt. Und tatsächlich, schon seit 2009 oder 5 sogar. Meine Herren, ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem Körper Organe und Gewebe zur Transplantation entnommen werden dürfen. Meine Herren, was denn, und dennoch ein DKMS-Lebensspendeausweis hat sie auch noch. Tja. Oha. Alle Menschen um dich rum sind schon gute Menschen, Marco. Du fehlst jetzt noch so ein bisschen. Ja, alle Menschen um mich rum sind gute Menschen, ja. Hm. Was tue ich? Tja, darf ich einen kleinen Flachwitz zu dem Thema noch loswerden? Na, den habe ich gerade heute noch bekommen hier. Also, wenn deine Frau sich jetzt zu erkennen gibt als guter Mensch, ja? Also, Papa, stimmt es, dass Männer in einigen Ländern ihre Frauen erst nach der Hochzeit kennenlernen? In jedem Land, mein Sohn, in jedem. Tja, da scheint ja ein bisschen was dran zu sein. Ja? Da scheint was dran zu sein, ja. Ja. Siehst du, haben wir die Kategorie Flachwitz auch durch. Ne? Genau. Das werden wir mal noch zu einer regelmäßigen Kategorie machen hier. Aber zumindest heiterst du mich so ein bisschen wieder auf. Ne? Ja, nachdem ich jetzt hier so mit dem Kopf nach unten hänge, dass ich hier nichts mache. Auch in deinem Alter kann auch was Vernünftiges aus dir werden, Marco. Meinst du, man kann meine alten Teile noch gebrauchen? Ja, natürlich. Ja. Ja, soll ich dir denn noch so ein bisschen was zur Blutspende erzählen? Ja, erzähl mir doch was, wenn du was weißt. Ja, also wie gesagt, ich hatte jetzt ein paar Jahre Pause. Vorher war ich oft beim DRK. Gut, auch da, weil ich halt, bevor ich da beruflich involviert war in dem Thema Rettungsdienst, da war ich auch ehrenamtlich schon beim DRK und da gehörte das so ein bisschen mit zum guten Ton quasi, das Rote Kreuz auch damit zu unterstützen. Da hat man das Ganze ja für so eine Essen- und Trinkenspende quasi gemacht. Heute muss ich zugeben, auch weil das vom Ablauf her einfach besser für mich ist, habe ich mich zu einem privaten Blutspendedienst begeben. Das ist die Firma Hämer. Und die kurz gesagt, zahlt einem dafür eine kleine Aufwandsentschädigung. So eine Blutspende dauert ungefähr, ja, alles in allem, ich sag mal, rund eine Stunde. Ja, mit ärztlicher Untersuchung vorher und Fragebogen ausfüllen und. Und die bezahlen einem dafür 20 Euro. Damit kann man jetzt nicht reich werden, ist ja auch nicht Sinn der Sache, aber das, Transfusionsgesetz, ja, das gibt es also her, dass man dafür eine Aufwandsentschädigung bekommen kann. Wie gesagt, ich komme da also hin, dann wird erstmal, es wird Temperatur gemessen kurz, es wird der HB-Wert vom Blut wird gemessen, dann nehmen die aus der Fingerkuppe so einen kleinen Blutstropfen raus. Ich muss ein paar Fragebogen ausfüllen zu, ob ich mich gerade krank fühle und. Wie gesagt, prinzipiell muss man halt natürlich gesund sein dazu, darf aktuell keine Medikamente nehmen. Und dann spricht man noch einen Moment mit dem Arzt, der einen gegebenenfalls auch nochmal kurz untersucht, so abhorchen und so. Und dann geht's schon los, dann geht's auf die Liege. Da wird man dann von dem Personal auch nochmal kurz aufgeklärt, was sie jetzt gerade machen. Gut, das ist dann gerade fürs erste Mal interessant. Dann kriegt man da diesen Zugang oder diese Nadel gelegt und dann geht's auch schon los. Dann läuft da innerhalb von, wie gesagt, diesen 10 Minuten ein halber Liter Blut raus in den Beutel. Ja, man kann dabei ein bisschen Fernsehen gucken, ein bisschen Musik hören. Die bitten natürlich darum, nicht die Augen zuzumachen dabei, weil sie wollen natürlich doch mitkriegen, falls jetzt irgendjemand ohnmächtig wird, dass sie dem also gleich helfen können. Hm. Und ja, dann war es das schon. Statt Fernsehen gucken und Musik hören, kann man natürlich auch schön Podcast hören. Ja, das ist eine perfekte Gelegenheit dafür. Dafür sind 10 Minuten ja fast schon wieder ein bisschen knapp. Das reicht für eine Nullnummer vielleicht, ne? Ja, das stimmt. ja, dann wird die Nadel entsprechend wieder rausgezogen, das Ganze mit einem Druckverband versorgt und dann kann man sich auch bei der Firma Helmer noch ein bisschen am Obst bedienen. Da steht ein Kaffeeautomat und ein Wasserspender. Dann kriegt man seine 20 Euro. Und achso, noch ganz interessant vielleicht, dass man sogenanntes, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Spenderausschlussverfahren irgendwie gibt es da. Also ich kann dann selber noch sagen, meine Spende soll nicht benutzt werden. So richtig hundertprozentig habe ich das jetzt noch nicht verstanden, was das wirklich bringen soll. Ja, also wenn ich da hingehe und sage, ich will spenden, vielleicht hat das wieder was mit den 20 Euro zu tun, dass sie doch Angst haben, es kommt nur jemand hin wegen diesen 20 Euro oder so. Dann weiß ich, wenn ich jetzt irgendwelche falschen Angaben vorher mache, ich werde trotzdem zugelassen zur Spende, dann kann ich aber trotzdem sagen, anonym auch, danach, ja, meine Spende soll nicht benutzt werden. Ja, also das ist irgendeine rechtliche Sache, das müssen die wohl so einem anbieten, das war beim Roten Kreuz damals genau das Gleiche, da hat man ja kein Geld für bekommen, deshalb, also, naja, das sieht das Gesetz so vor. Ist ja manchmal so, dass man den Sinn hinter manchen Gesetzen nicht so versteht. Vielleicht kann mich da auch noch jemand aufklären. Wie gesagt, ich sehe das so, ich gehe ja da freiwillig hin und natürlich sollen sie das dann auch benutzen. Das macht ja sonst gar keinen Sinn. Und ich wirklich, wenn nur um die 20 Euro abzugreifen. Ne? Ja, aber ich meine, also wirklich, da ist mein Stundenlohn eigentlich höher. Ja. Die paar Kröten. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Naja, 20 Euro haben oder nicht haben, ne? Ja. Beim DRK, ja. Beim DRK, wie gesagt, da kriegt man ja, wie du vorhin schon sagtest, so ist das hier zumindest bei uns hier auf dem Dorf in einer halben Stadt. Da gibt's dann tatsächlich irgendwie, ja, für mich ganz besonders attraktiv, irgendwie so Schnitzel oder so mit Kartoffelsalat und irgendwie sowas. Ja, toll. Also, es gibt hier viel Essen immer, ne? Also, so ein kaltes Buffet oder so, oder mein Vater, der ist öfter Blutspenden gewesen damals, oder ich glaube immer noch sogar. Der hat auch über 50 Blutspenden, so einen Präsentkorb schon gekriegt in der Zeitung gewesen und bla, bla, bla. Ja, aber irgendwie, den Tropfen Blut ist auf mich nicht übergesprungen, irgendwie. Aber wie gesagt, ich habe keine Begründung, warum ich es nicht mache. Also, es ist irgendwie, ja, Bequemlichkeit, noch nicht mit auseinandergesetzt mit dem ganzen Thema, oder, weil Angst vor der Nadel ist es eigentlich nicht, glaube ich. Also da habe ich eigentlich keine Probleme mit, wenn meine Blut abnimmt oder sowas. Du machst mir so ein bisschen Angst mit deiner dicken Nadel. Also ich stelle mir das jetzt so Kugelschreibermine Plus vor. Nee. So schlimm ist es gar nicht. Nein, prinzipiell, also du musst ja davon ausgehen, die, ich sag mal, meistens Damen, die da arbeiten und das machen, die machen ja, jetzt mal übertrieben gesagt, den ganzen Tag nichts anderes, ne? Also die gucken sich deinen Arm an, die fühlen, wo ist die Vene, pieks, fertig. Mhm. Ne? Also die können das schon. Das ist eine reine Übungssache. Ist jetzt nicht so, dass die da mit einer Nadel irgendwie großartig rumbohren müssen und ach, und daneben und nochmal und anderer Arm und naja, das kann ja alles mal passieren, ne? Also das kenne ich ja aus dem Rettungsdienst zwangsläufig auch. Oh. Da gab es ja auch kaum Patienten, der nicht einen Zugang kriegen musste, um irgendwie, sagen wir mal, Flüssigkeit zu bekommen. Mm. Und das ist eine reine Übungssache. Ja? Ja, klar. Und das können die und das klappt. Ja, es ist nicht schmerzfrei. Mhm. Es gibt halt einen kleinen Pieks, aber das kann man schon mal machen. Und gerade Blutspenden sind ja auch wirklich sowas von wichtig und knapp, gerade Vollblut. Gut, also Vollblut wird ja dann auch irgendwie aufgespalten, sag ich mal, zu verschiedensten Sachen. Da werden dann, ein Teil wird zu Medikamenten verarbeitet bei Gerinnungsstörungen, ein Teil wird benutzt für, ich sag mal, zur Behandlung von großen Blutverlusten, wie bei Unfällen oder sowas, ne, bei Verletzungen. Ja, und die sind halt auch immer knapp und man braucht halt auch wirklich für einen Schwerverletzten, ja, nicht nur eine Blutspende, ne, sondern in aller Regel braucht der dann wirklich, weiß ich, 3, 4, 5, vielleicht während der OP noch ein paar mehr und von daher, also zumindest hier bei uns im Berliner Raum, ist eigentlich immer knapp. Die großen Aufrufe kommen dann meistens so um Weihnachten, weil die Leute halt andere Sachen zu tun haben. Oder halt zu den Sommerferien. Ja, also gerade Blutspenden, das kann man schon mal machen. Wie ist denn das so, wenn man jetzt einen halben Liter Blut abgenommen hat, bekommen hat und man steht jetzt auf oder so? Oder merkt man es irgendwie im Alltag, einen Tag drauf, Tag am selben Tag noch, merkt man irgendeinen Unterschied? Weil halber Liter ist ja nun auch nicht so wenig, ne? Also könntest du danach irgendwie wieder aufs Rad steigen und mit dem Fahrrad müssen fahren und so, ja. Jein, also kann man ja jetzt auch nicht für jeden sagen. Ich für mich, ich habe erstmal eine gewisse Grundmasse, ne, an sich. Also damit einhergehend ja auch eine etwas, ich sag mal, größere Blutmenge als vielleicht, weiß ich nicht, ein schmaler 14-Jähriger oder gut, der darf ja nicht spenden, aber sagen wir mal, eine schmale Person, die zwangsläufig ein bisschen weniger Blutvolumen hat. Ja, und das kann natürlich Auswirkungen haben, theoretisch. Also so ein Hohecker darf weniger spenden als ein Kalmund oder so, um das mal so zu verbildlichen. Naja, da kann es zumindest doch ein bisschen andere Auswirkungen auf den Kreislauf haben, klar. Ja. Prinzipiell wird halt empfohlen, weiß ich nicht, man soll die Nacht vorher gut geschlafen haben, man soll ausreichend trinken und halt Wasser, Tee etc., nicht Kaffee, ne, weil der entwässert den Körper. Ja, sowas. Man soll nicht jetzt in Hektik sein, keinen Stress haben, vielleicht denselben Tag so ein bisschen ruhiger treten. Jetzt vielleicht nicht unbedingt den Tag vorher oder nachher einen Marathon laufen, aber ich für mich persönlich, ich kann ganz normal auch nach einer Vollblutspende den normalen Tagesablauf weitermachen. Was heißt denn jetzt schon wieder Vollblutspende? Ja, es gibt halt zumindest bei HEMA den Unterschied zwischen einer Vollblutspende, also die nehmen wirklich das komplette, ja, das Blut, was rausläuft, wird in einem Beutel gesammelt und wird verarbeitet, wird genutzt. Dann hat man bei HEMA aber auch noch die Möglichkeit, direkt Blutplasma zu spenden. Die normale Blutspende sind, glaube ich, 4 oder 6 Mal pro Jahr, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also die Vollblutspende. Blutplasma, was ja nur der flüssige Anteil des Blutes ist, da darf man alle 4 Tage maximal 60 Mal pro Jahr spenden. Da kriegst du aber auch keine 20 Euro dafür dann. Doch. Doch auch? Auch. Okay. Weil dieses Blutplasma wird also, wie ich das gelesen habe, hauptsächlich in der Pharmaindustrie dann gebraucht und da wird wahrscheinlich auch Firma HEMA dann nachher im Endeffekt noch genug dran verdienen. Da werden halt, ja, weiß ich, so Medikamente gemacht, die gegen Gerinnungsstörungen und so weiter helfen und ja, diverse Präparate. Wohl auch teilweise so bei Blutverlust, aber prinzipiell wird das zu anderen Medikamenten verarbeitet. Okay. Na, das sind ja so, da kann ich so 90 Mal im Jahr ungefähr spenden. Das sind dann mal 20.800 Daten. Na, nee, also alle 4 Tage. Aber maximal 60 pro Jahr. Ach ja, genau, das so, ist war, dann das, wieder so war das, genau. Aber gut, das sind da kann man 1.200. Sich, da kann man sich einen Sommercampingurlaub von finanzieren. Ja. Aber will man das wirklich? Weiß ich nicht. Alle 4 Tage dahin drin? Ja, das muss man ja auch nicht. Ja. Aber also, wenn ich das so einrichten kann, das liegt für mich. Ich habe mir da so ein Blutspendezentrum rausgesucht, was so einigermaßen auf dem Arbeitsweg liegt. So dass ich dann beispielsweise, wenn ich Spätdienst habe, kann ich dann vormittags dahin in Ruhe Plasma spenden. Danach geht's weiter zur Arbeit. Also Plasmaspende. Und deshalb kann man es halt auch mit geringerem Abstand machen zueinander. Man kriegt halt die festen Blutbestandteile dann aufgelöst wieder mit Flüssigkeit wieder zurück. Mhm. Ja, also es geht einem nur die reine Flüssigkeit erstmal verloren, die man aber dann wieder ersetzt bekommt. Und von daher wäre das deutlich, ja, entspannter für den Körper oder nicht so anstrengend ist, das Ganze wieder herzustellen quasi. Deshalb kann man das Ganze öfter machen. Okay. Na siehste, ich habe schon wieder was gelernt heute. Ja, ich habe ja auch einen Bildungsauftrag. Ne? Du hast einen Bildungsauftrag. Na. Ja, ich musste ja ein bisschen hier aus der großen Stadt erzählen. Ja, ja, wie schön. Ja, siehst du, jetzt haben wir das alles durch. Jetzt haben wir die Handarbeit beim Bäcker, das nackte Essen gehen, das Schnarchkissen. Ja, und jetzt haben wir noch die guten Seiten des Lebens. Ne? Blutspende, Organspende, Knochenmarkspende. Nee, gar nicht wahr hier. Doch, Deutsche Knochenmarkspende ist das DKMS. Genau. Ne? Genau. Ja, siehst du. Alles sind gute Menschen, nur ich irgendwie nicht. In der Beziehung muss ich natürlich dazu sagen. Ansonsten natürlich schon. Ne? Ja, bestimmt. Aber dass meine Frau mir noch nie gesagt hat, dass mit dem DKMS, das wusste ich. Aber dass sie mir noch nie gesagt hat, dass sie eine Organspenderin ist, sollte man als Ehemann vielleicht schon gerne wissen. Ne? Da kann man mal drüber sprechen, ja. Auf jeden Fall. Weil, ich sag mal, wenn es passiert, dann in aller Regel unverhofft. Ne? Also. Aber da der Ausweis von 2005 ist und das somit ein Jahr vor unserer Hochzeit war, hätte man kannst auch du ja auch gar nicht können, einschätzen, ob sie das jetzt wirklich in Besitz ihrer vollen geistigen Fähigkeiten ausgefüllt hat. Nee, das kann ich nicht. Nee. Und nur du kannst einschätzen, ob die heute besser sind als damals. Aber vielleicht. So wie sie mir die eben unter die Nase gehalten hat, die beiden Ausweise, als sie mitkriegte, dass wir darüber podcasten, war sie doch schon ziemlich dabei, so, tja, ich hab's. So, ne? Ja, also, ja, ist ja gut. Na, ja, und nun sind wir schon wieder am Ende, oder was? Ja, aber es langt ja auch, ne? Wir haben diesmal schon über 40 Minuten, habe ich hier auf meinem Counter stehen hier. Ja, du weißt doch, Podcasts sind zeitlos. Ja. Ich werde da wieder Kapitelmarken reinbasteln. Ach nee, ich nicht wieder. Ich wollte gerade sagen, du wirst hier reinbasteln. Ich wollte keine Kapitelmarken haben. Da kamst du doch, ein Qualitätspodcast braucht auch Kapitelmarken. Ja, du kannst nicht immer von Qualitätspodcast reden und dann hier halbe Sachen abliefern. Ja. Das geht nicht. Also wenn ganz oder gar nicht, ne? Sag ich da mal. Ja, das sagt die bessere Hälfte der Grauzone, ne? So ist es. Ach, eine Kleinigkeit hätte ich doch noch. Ich bin durch Zufall auf einen neuen Podcast gestoßen, wo wir doch jetzt das Thema Gefängnis so groß hatten. Jetzt fängt er an, weißt du, ich schicke ihm gestern den Link und er ist da drauf gestoßen, okay? Ja. So, warte, kurz notieren, ich schneide dich nochmal raus. ich komme nochmal rein. Ja, okay, du hast es mir geschickt. Ich wollte ja nur die Möglichkeit geben, dich rauszureden, dass du das nicht einfach weitergegeben hast, weil ich ja auch weiß, es kam nicht von dir. Nee. Aber gut, ich bin da ja jetzt gar nicht so. Das kannst du ruhig nennen, das kam von der Dotti, kam das. Von der Dotti? Ja, die hat Hallo uns Dotti, gestern. Lieben Gruß. Die hat uns gestern in dieser Telegram-Gruppe, wo wir alle drin sind, hat sie geschrieben, dass es dann einen neuen Podcast gibt und ja. Jetzt ist deine Hörempfehlung, ne? Oder? Du wolltest heute mal reinhören? Hast du reingehört? Ich habe reingehört, ja. Also das ist ein Podcast, der nennt sich Ruppig. Wie ich jetzt erfahren habe, ist das Ganze ein Wortspiel. Wortspiel bin ich immer für zu haben. Und zwar kommt das Ganze aus der JVA Neuruppin. Daher das Rupp. Ne? Das ist anscheinend so das umgangssprachliche Kürzel da unter den Knastis. Und ich... Bei dem Ruppig, wird auch dann entsprechend so geschrieben, beinhaltet halt, ja, dieser Podcast wird von den Insassen gemacht, mit Medienpädagogen zusammen. Das Ganze ist also sehr, ich sag mal, für mein Empfinden sehr professionell aufgezogen. Mhm. Die haben ein tolles Intro, die haben irgendwie zwischendurch Einspieler. Es ist leider erst eine Folge raus, ich glaube von Ende letzten Jahres. Also ich hoffe, da kommt noch mehr. Das kann man sich wirklich anhören. Doch, ist eine Folge, glaube ich, ne? Genau. Nullnummer und eine Folge, ne? Ja, wobei die Nullnummer ist so ein, zwei Minuten Trailer von der ersten Folge quasi. Also keine richtige Nullnummer. Aber wie gesagt, das ja, ist interessant. Die berichten, es kommen auch Wärter mal zu Wort. Die führen richtig Interviews. Von der Hörqualität. Also wirklich top. Kann man schon Qualitätspodcast nennen. Also man merkt halt, die haben sich jetzt nicht irgendwie so ein billiges Ansteckmikro da umgehangen und haben losgeplappert, sondern die liefern wirklich Qualität ab. Haben die Kapitelmarken? Die haben, glaube ich, keine Kapitelmarken, aber die behandeln ein Thema pro Folge anscheinend. Da braucht man natürlich keine Kapitelmarke. Und das Thema in der ersten Folge ist Beziehung Und das in vielerlei Hinsicht irgendwie, also die Beziehung, die jetzt jeder Insasse nach draußen hat, die er zu den Wärtern hat. Wie ist der Umgang zwischen den Wärtern und den Insassen? Ist da Respekt oder über Respektlosigkeit wird gesprochen? Also echt eine interessante Sache. Das klingt gut, ja. Ich habe mir genau, den auch mal abonniert, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, den zu hören. Die gehen so ein bisschen auch, ja, machen so ein bisschen Metagequatsche zum Thema, wie sie sich ihren Aufnahmeraum da haben bauen lassen von so einer internen Arbeitsgruppe, sag ich mal, also ne, die da Arbeitsdienste leisten müssen, die haben da zusammen diesen, ja, ehemals wirklich hallenden Raum, weil es waren ja nackte Betonwände, das beschreiben die also sehr plastisch, dann umgebaut mit, ja, so einer richtigen Sprecherkabine quasi und so weiter. Also ist echt lohnenswert, da kann man echt mal reinhören, ist eine echt klasse Sache. Alles von Steuergeldern finanziert. Ja, dafür bezahle ich dann gerne Steuern. Ja, das klingt doch interessant. Aber wie gesagt, ich habe ihn auch abonniert, ich werde auch mal reinhören. Mein Podcatcher ist nur so voll momentan. Anfang des Jahres kam da gar nichts. Da hatte ich schon echt schon nach 9 Podcasts gesucht, überhaupt was zu hören. Und jetzt habe ich irgendwie schon wieder 21 Stunden irgendwie drin. Jetzt knallen sie wieder alle raus. Ja, aber wollen wir uns nicht beklagen, ne? Nö. Also, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende, oder wir sind am Ende, ne? Genau. Mit der Grauzone, ja. Und dann mache ich mal unseren Einspieler, oder? Mach das mal. Also, pass auf, ich spiele ihn ab. Jetzt muss ich aber nochmal stoppen. Wir haben gar nicht Tschüss gesagt. Das stimmt. Ich habe gerade gedacht, danach? Na, egal. Ah, gut, denn, also, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Wir sind raus. Jo, tschüss. Ciao.